Beim Zwilling-Merkur-Prinzip hatten wir erlebt, was für ein wundervolles Mittel Geld ist, wenn es Austausch und Handel dient. Nun müssen wir erleben, was es als Machtmittel missbraucht anrichtet. Tatsächlich, nach Aussagen von Attuck und ohne Widerspruch aus der Geldwelt, dienen heute über 90% der um die Welt kreisenden Geldströme nicht mehr echter Wertschöpfung oder dem Handel, sondern der Spekulation. Und diese öffnet der Macht und dem mit ihr verbundenen Missbrauch Tür und Tor. Alle Verhungernden auf dieser Welt verhungern an den Auswirkungen der Geldreligion. Alle gefallenen Soldaten und Guerilleros sterben an den Auswirkungen der Geldreligion. Unglaublich viele Patienten sterben heute unnötig an den Auswirkungen der Geldreligion. Gehen wir den Ursachen auf den Grund. Handeln wir also radikal, finden sich immer, wie am Anfang gezeigt, Wirtschaftsinteressen und folglich Konzerne mit dem inzwischen vor nichts mehr zurückschreckenden Wunsch, Geld zu verdienen, ohne zu dienen. Tatsächlich geht es effektiver mit Spekulieren und Manipulieren. Ob wir da auf die Rüstungs-, Ernährungs- oder die Pharmaindustrie schauen, ist im Endeffekt gleichgültig. Böse sind sie nur in dem Sinne, dem unerlös-plutonischen Prinzip und seiner Ausgeburt der Geldreligion, um jeden Preis zu dienen. Es macht keinerlei Sinn, Todesopfer gegeneinander aufzurechnen, aber klar müsste jedem sein, dass gemessen an den Opfern der Geldreligion alles andere Peanuts sind, um es mit dem verachtenswerten Ausdruck eines deutschen Ex-Bankers zu sagen. Die Schwerstverbrecher tragen schon längst Krawatten. Die in Khaki-Uniform sind eher nur ihre Marionetten. Wie tief sich dieses plutonische Elend schon in die Bürgerwelt hineingefressen hat und sich an uns vergreift, uns missbraucht, ohne dass wir es meist bemerken, zeigt im kleineren Maßstab der Missbrauch des Geldes als Machtmittel bei Scheidungen, wo auch oft das Motto »Alles oder nichts« zu erbärmlichen Ausgängen führt. Man solle dabei im Gegenteil bis an die eigene Schmerzgrenze großzügig sein, verriet mir ein erfahrener Rechtsanwalt und guter Freund, der es selbst so gemacht hatte und dem wir diesbezüglich mit bestem Ergebnis folgten. Ich habe oft dazu geraten, aber den meisten ist es wohl zu tiefgehend und schmerzlich, freiwillig auf Geld zu verzichten. Dann nehmen sie dann doch lieber Konsequenzen wie Vergeltungsgelüste, kalte Wut, schrecklichen Hass bis hin zu tiefen Rachegefühlen in Kauf. Pluto ist ein archetypisch weiblich verschlingendes Prinzip, das das Zeug hat, die ganze Welt zu verschlingen, wie es dem deutsch-japanischen Faschismus schon fast gelang. Der zugehörige Gott und das Wappentier Skorpion sind tatsächlich männlichen Geschlechts. Besser wäre daher das Prinzip mit Persephone, der Göttin der Unter- und Schattenwelt, benannt. Für sie ist Geld im Sinn von enormem Reichtum vor allem Macht und ein Mittel, anderen den eigenen Willen aufzuzwingen, ja sogar Seelen in Besitz zu nehmen. Je mehr Geld sie in ihre Macht bekommt, desto mehr Macht bekommt sie natürlich auch und kann sich einflussreicher und stärker fühlen. Geld schafft ihr auch die Illusion, damit ihres und anderes Leben unter ihre absolute Kontrolle zu bringen, wobei diese Kontrolle nichts mit der vom Jungfrau-Merkur-Prinzip zu tun hat, der es um Ordnung und Richtigkeit geht, statt um Macht. Da das Pluto-Prinzip keine Grenzen kennt, missbraucht es diese Macht oft auf fürchterliche Art, wodurch seine Anhängerinnen oder Anhänger auch alles wieder verlieren können. Alles oder nichts ist die Devise. Und mit viel Einsatz kann Persephone Pluto auch wie Phönix aus der Asche auferstehen, wenn es mal schiefgelaufen ist. Sie scheint wie die schwarze Katze auf der Schulter der Hexe neun Leben zu haben. Und das Schicksal bietet ihr oft Möglichkeiten, aus ihren Fehlern zu lernen und radikal umzukehren. Wie etwa die sadistische Mörderin, die in Texas zum Tode verurteilt über Jahre in der Todeszelle saß. Auch ein sadistischer, staatlicher Racheakt, jemanden jahrelang auf seine Hinrichtung warten zu lassen. Nach einer tiefgehenden Wandlung mutierte sie zum Engel der anderen Gefangenen. Auch dass der leidenschaftliche Anhänger der Todesstrafe, Ex-Präsident George W. Bush, sie trotzdem hinrichten ließ, war plutonisch und ein Stich ins Herz liberaler und nicht von Vergeltungs- und Rachegedanken getragener US-Mitbürger. Der radikale Wechsel zwischen Macht und Ohnmacht, totaler Kontrolle und völligem Ausgeliefertsein, lässt die Seele offenbar reifen und wachsen, um nicht dauerhaft in der Hybris von Allmachtsgefühlen verstrickt zu bleiben. Die moderne Persephone ist wie eine späte Ahnin der großen Göttin, die in Gestalt von schwarzen Madonnen im Schatten der katholischen Kirche noch herumspukt. In ihrer unerlösten Variante fühlt sie sich in der Moderne, wo Geld die Welt regieren darf und wirtschaftliche Macht zum entscheidenden Kriterium des Erfolges geworden ist, nicht unwohl. Gerade griff eine Plutonikerin in Gestalt von Hillary Clinton, von Gegnern bereits Killary genannt, nach dem Amt höchster weltlicher Macht und wurde erst im letzten Moment Opfer der Angst, die sie bei vielen auslöst. Nichts braucht unsere Welt heute so notwendig wie positive Chancen, das Pluto-Prinzip zu integrieren. Und insofern ist es auch nicht überraschend, dass sie bei aller Herausforderung auch dankbar aufgegriffen und mit hingebungsvoller Begeisterung umgesetzt oder wütend und ideologisch bekämpft werden, wie ich es mit plutonischen Projekten erlebt habe. Eine komplette radikale Ernährungsumstellung der eigenen und der Gesundheit der Welt zuliebe wie Peace Food ist ein plutonischer Schritt. Deshalb gelingt er radikal auch besser als allmählich. Keines meiner Bücher hat so viel Unfrieden ausgelöst wie Peace Food und der Aufbau eines Feldes für Friedensessen. Sogar eingefleischte Vegan-Fanatiker tobten dagegen an. Kenntnis des Pluto- und Schattenprinzips ließ das erwarten. Die Umstellung des eigenen Weltbildes im Sinne des alten Wissens von die Schicksalsgesetze, Spielregeln fürs Leben und das Schattenprinzip hat ebenfalls etwas plutonisch Radikales. Das eigene Denken von Grund auf zu erneuern ist ebenso plutonisch wie andere daraus hervorgehende, an die Wurzeln rührenden Projekte. Schattentherapie kann und will zur radikalen Lebensumkehr führen. Krankheitsbilderdeutung ist radikal, geht sie doch nicht nur an die Wurzeln der Symptome, sondern sieht darin neben dem Bösen auch das Gute und kann so Krankheit als Symbol, als Weg, als Sprache der Seele, als Chance erkennen. Andere Lieblingsprojekte, die nicht aufs Pluto-Prinzip zielten, wie Mandala malen, Wasser trinken oder Fasten, waren ungleich weniger umkämpft und umstritten. Noch ungleich größer und weltumfassender ist natürlich das franziskanische Feld der Liebe zu aller Schöpfung, das der neue Papst im Auge hat und das zu einer radikalen Wandlung unseres ganzen Daseins führen könnte. In einem sehenswerten Silvesterspot ließ er Vertreter aller großen Religionen sprechen und sich zum Schluss zur Liebe bekennen. Radikale Liebe zur ganzen Schöpfung vereint alle Religionen in ihrer Tiefe und ist von daher plutonisch und nur ein anderer Ausdruck für Fülle und Erfüllung. Das zeigt sich schon daran, dass auch die bedingungsloseste, hingebungsvollste, sich aus offenem Herzen verströmende Liebe dort nicht im Mindesten weniger, sondern sogar mehr wird. Herausforderung und Aufgabe für dieses Prinzip ist zu lernen, dass Besitz und die daraus folgende Macht auch verpflichtet und Verantwortung mit sich bringt. Und natürlich ließe sich ein Vermögen auch für Gutes, Entwicklungsförderliches einsetzen. Das Schattenprinzip ist aber, wie am Beispiel der Gates-Stiftung gezeigt, auch dabei immer ganz nah. Fragen an mich selbst. Neige ich dazu, Problemen auf den Grund zu gehen und sie bis an ihre Wurzeln zu verfolgen? Wie radikal lebe ich? Wie bereit bin ich zur totalen Umkehr im Sinne der Metanoia, der tiefsten Reue? Bin ich bereit, alles zu geben, um alles zu bekommen, zur kompletten Metamorphose? Ist Geld mir mehr Mittel zur Macht als Mittel zu anderen Zwecken? Wie stehe ich zu tiefstgehenden Verwandlungsprozessen? Wie zu völligen Neuanfängen? Gestehe ich sie mir und anderen zu? Kann ich umkehren, wenn ich mich total verrannt habe?